Deutschlandfunk Kultur, Studio 9. Heute vor 20 Jahren, da rannte sie los. Dreimal 20 Minuten, dreimal der Versuch, Money zu retten, der irgendeinem Gangster 100.000, ja damals noch D-Mark, schuldete. Und Lola alias Franka Potente rannte mit roten Haaren und grüner Hose durch Berlin. Und Money alias Moritz Bleibtreu, der stand in der Telefonzelle und wartete auf Lola. Tom Tykwer hatte damals mit Lola Rent einen Nerv der Zeit getroffen. Oder besser vielleicht eine bestimmte Zeiterfahrung in ihrem Nerv. Nicht nur die Zeit, auch die Realität war plötzlich relativ. Hartwig Tegeler nimmt den 20-jährigen Geburtstag von Lola Rent zum Anlass, um über die Relativität von Wahrheit und Zeit im Kino nachzudenken. Welches Jahr ist es? Für welches Jahr halten Sie es denn? 1996. Das allerdings denkt sich James Cole alias Bruce Willis so, der ja in Terry Gilliams Film 12 Monkeys die Menschheit vor der Apokalypse retten soll mittels einer Zeitreise. Als ob das so einfach wäre. Sie haben mich ins falsche Jahr geschickt. Das war 1990. 1990? Moment mal. Stopp, warten Sie mal kurz. Blende, Aufblende, Abblende, Überblendung. Wir haben nur noch ein paar Minuten. Rückblende, Zeitraffer, Zeitlupe. Oder alles auf Anfang, quasi zurückgespult und neu beginnen. Wie bei Lola und Money in Lola Rent. Tasche. Manipulierte, künstlich oder kunstvoll montierte Zeit, sie sind Grundmerkmale des Erzählens im Kino. Zeitraffer beispielsweise, verdichtete Zeit, ganz selbstverständlich für uns. Mann steigt aus Auto, Filmschnitt auf den Klingelknopf, Schnitt auf die sich öffnende Tür, Dialog, 3-4 Minuten Echtzeit in 15 Sekunden Filmzeit erzählt. Oder dieser klassische aller klassischen Zeitsprünge in der Filmgeschichte, der auch ein grandioser Sprung im Raum ist, über Zeitalter hinweg. Der Jump Cut in Stanley Kubricks Film 2001 Odyssee im Weltraum. Der Vormensch in der afrikanischen Savanne wirft den Knochen in die Luft und dessen Kreisbewegung geht über in die des Erdsatelliten, der sich dreht zu den Klängen von Johann Strauss' Donauwalzer. Von der Urzeit in das Jahr 1999. Millionen von Jahre in einem Schnitt. Die Zeit gibt den Takt an im Film, wie immer sie auch getaktet ist. Manchmal löst sich die Linearität von Vergangenheit. Ich glaube, ihr werdet gleich Zeugen eines Mordes sein. Gegenwart und Zukunft damit auch auf. Wie soll ich sie denn retten? Es ist doch schon passiert. Terminator, Timeline, die Zeitmaschine, der Planet der Affen. Manchmal sind wir mit dem Helden gefangen in einer Zeitschleife und nur der mühsame Kampf um die Variante in diesem immer gleichen rettet uns. Edge of Tomorrow und täglich kurz das Murmeltier. Rettet uns vom endgültigen Versinken in der Ödnis des Alltags. Zeitschleife. Eine wunderbare Metapher für die Spießigkeit der Normalität. Leg dich nicht vom Fleck, ich bin in 20 Minuten da, kapiert? Na ja, was willst du machen, eine scheiß Juwelen verpfänden oder was? Wo bist du? Was wieder auf Tom Tykwer und Lola Rent verweist, kontrapunktisch. Mit den drei Varianten von Realität, mit denen uns Tykwer das Schicksal von Lola und Money erzählte, verweigerte sich diese Geschichte der Normalität und befreite die Liebenden am Ende im klassischen Happy End, weil sie die Zeit gar aushebeln konnten. Was natürlich in Wirklichkeit nur der Kinogott Tom Tykwer konnte, der damit auch ein diffuses Gefühl auf den Punkt brachte, dass 1998, 2 Jahre vor dem neuen Jahrtausend, durch uns hindurch waberte. Etwas Neues stand bevor. Was? Keine Ahnung. Und wie Akira Kurosawa das Verbrechen im Samurai-Film Rashomon von 1950 aus 4 Perspektiven erzählt, so stellt auch Tom Tykwer mit den 3 Varianten von Lolas und Mannys Schicksal die objektive Realität zur Disposition. Und das Ziel der Übung waren nicht alternative Fakten und Manipulation und Macht wie im historischen Jetzt in Washington D.C., sondern der Wunsch der Wahrheit in ihrer Komplexität auch im Film gerechter zu werden. Manchmal, wie bei Lola Rent oder bei Terry Gilliams 12 Monkeys, benötigt die filmische Erzählung dafür den Zeitstrudel oder die Zeitfragmentierung. Verstehe ich Sie richtig, dass wir jetzt nicht in der Gegenwart sind? Natürlich nicht. Zeit, Realität und Wahrheit spielen auch in Richard Linklaters Film Boyhood von 2014 eine wichtige Rolle. Der Film erzählt 12 Jahre seiner Hauptfigur chronologisch, doch der Zeitraffer, ganz normales filmisches Verfahren, ist bei Richard Linklater nicht nur Grundkonstruktion der fiktiven Zeit im Spielfilm, sondern auch die der Drehzeit. 2002 begann Linklater mit den Dreharbeiten zu seinem Film über Masons Kindheit. Bis 2013 begleitete er seine, am Anfang 6-jährige Hauptfigur, gespielt von einem Sechsjährigen. Jedes Jahr drehte der Filmemacher eine weitere Sequenz und montierte das 2013 zu einem knapp dreistündigen Film. Und wenn der Hauptdarsteller, wie die Hauptfigur, am Ende in der Realität, wie im Film, ein junger Mann geworden ist, dann haben sich in Boyhood fiktive und reale Zeit zusammengefügt. Das mit der Fragmentierung der Zeit bei Lola Rent war ja sehr aufregend, sehr spannend. Aber manchmal ist es auch mit Richard Linklater beruhigend, dass Leben und Zeit eben nicht nur Fragmentierung bedeuten.